Deutschlandfunk. Kommentar: Die Kanzlerin wird bei ihrem Besuch in Heidenau ausgebuht. Sigmar Gabriel spricht von rechtem Pack und die Polizei fühlt sich nicht in der Lage, die Sicherheit in Sachsen aufrechtzuerhalten. Was ist bloß los im Freistaat? Alexandra Gerlach mit einem Kommentar über sächsische Verhältnisse. Sachsens Ansehen befindet sich im freien Fall. Und jeden Tag, so scheint es, sinkt der einst leuchtende Stern des stolzen Freistaates noch etwas schneller. Die Lage ist so gravierend, dass die sächsische Staatsregierung nun sogar die seit 2 Jahren laufende internationale Image-Kampagne »So geht sächsisch« wegen der Negativschlagzeilen zurückfährt. Längst ist das Bild vom pfiffigen, vigilanten und erfindungsreichen Sachsen verzerrt durch die hässliche Fratze rechtsextremistischer junger Männer und Frauen, die offen ihre fremdenfeindlichen und rassistischen Ansichten in die Öffentlichkeit brüllen. Eine Minderheit, der es zunehmend gelingt, in der öffentlichen Wahrnehmung als Mehrheit zu erscheinen. Dazu eine hilflose, überforderte Polizei, der es 2 Nächte lang nur mühevoll gelingt, das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen und die ihr anvertrauten Flüchtlinge in einem ehemaligen Baumarktgebäude zu beschützen. Das sind Bilder, die uns erschrecken, die uns deutlich machen, wie dünn das Eis ist, über das Politik, Bürger und Flüchtlinge in Sachsen gerade gehen. Dazu ein merkwürdiges juristisches Tauziehen um das 4. umfassende Versammlungsverbot seit Jahresfrist. Das sei der Kniefall vor dem Mob, ärgert sich die Polizeigewerkschaft. Doch zugleich wird offen zugegeben, dass die Polizei im Freistaat nach Jahren des Stellenabbaus und Sparens am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen ist. Allein seit 2010 wurden 680 Stellen im Vollzugsdienst gekappt. Erschwerend hinzu kommt der vor Jahren mit Schengen begonnene Rückzug der Bundespolizei aus Sachsen. All das trägt bei zu jenem Notstand, den das Landratsamt von Pirna am Freitag vorherzusehen glaubte. Denn in Pirna kennt man sich aus mit Neonazis. Schon in den 90er Jahren war hier ein Zentrum der inzwischen verbotenen, gewaltbereiten neonazistischen Organisation Skinhead Sächsische Schweiz, kurz SSS. Damals war der heutige sächsische Innenminister Markus Ulbich Oberbürgermeister der Stadt südlich von Dresden. Und er war hart im Durchgreifen, klar in seiner Haltung und Sprache und erfolgreich im Schmieden von Allianzen gegen rechts. Heute ist er ein Schatten seiner selbst, gezeichnet von seiner schweren Aufgabe und vor allem von der kürzlichen knallharten Niederlage im Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Dresden. Als er gestern das Heidenauer Willkommensfest für die Flüchtlinge unangemeldet besuchen wollte, gab es wieder ein Debakel. Hau ab, riefen ihm deutsche Teilnehmer des vom Bündnis Nazifrei organisierten Festes entgegen. Ulbichs Sicherheitskräfte wussten sich keinen Rat, setzten auf Rückzug nach nur 5 Minuten. Was für eine Niederlage für den Staat und für den Menschen Ulbich. Was für eine Verrohung der Sitten ist das. Es scheint, als hätten die Ereignisse der letzten Monate alles enthemmt. Die unsägliche ausländerfeindliche Pegida-Bewegung, die rassistischen Ressentiments und Gewalt, das Internet mit seinen sozialen Netzwerken, die Kommunikation und die Hilflosigkeit der demokratischen Autoritäten, die heimlichen Politik- und Staatsverächter. Diese unheilvolle Entwicklung muss gestoppt werden. Es handelt sich nicht um ein vorübergehendes Phänomen, warnen Extremismusforscher. Deshalb muss der Staat diese Bewegung mit repressiven Mitteln konsequent eindämmen. Daneben ist die schweigende Mehrheit, die sich für eine gute Integrationspolitik ausspricht und einsetzt, aufgefordert, deutlich mehr Gesicht zu zeigen, um die Verzerrung der Wahrnehmung aufzulösen. Nicht nur der Freistaat Sachsen steht vor der schwierigen doppelten Integrationsaufgabe, die den Flüchtlingen eine neue Heimat und den Bürgern ein geordnetes, weltoffenes Miteinander eröffnen soll. Aber Sachsen hat jetzt die Möglichkeit, das ramponierte Ansehen Deutschlands zu verbessern. Es könnte aus der Krise eine Chance machen und sich zum Musterland für gelungene Flüchtlingsintegration entwickeln. Mit einer guten Idee und einem schlüssigen Konzept, im engen Verbund mit seinen Bürgern und Unternehmen. Die Zeit des Abwartens ist abgelaufen.